Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 144 mit Jim Campilongo, Clutch, Eric Dolphy und Oliver Nelson, Jackie King Edwards, The Spencer Davis Group, Johnny Ace, Jesse Belvin, The Platters, Plus Johnson, Jimmy McCracklin, Frank Zappa, George Wallington, Eric Johnson und Johnny Hartsman. Oh, Gitarrist, Sänger, Organist und Flötist Johnny Herzman aus Texas, aber in San Francisco beheimatet, rollte den roten Teppich für eine weitere Folge von Framats musikalisches Fundbüro aus. Johnny's Thunderbird an Instrumental mit Herzman als Gitarristen, dessen Vorbilder T-Bone Walker, Pete Guitar Lewis, dem Vorgänger von Jimmy Nolan in der Johnny Otis Band, und Lafayette Thomas, dem Gitarristen von Jimmy McCracklin, war. Jimmy McCracklin werden wir etwas später in dieser Sendung hören. Jimmy Compilongo, den wir danach mit Ping Pong hörten, wurde 1958 als Jimmy McCracklin The Walk, den Titel, den wir noch hören werden, einspielte, in San Francisco geboren, aber er dürfte alle erwähnten Musiker und Gitarristen studiert haben. Ob das mit der nächsten Band auch der Fall ist, weiß ich nicht. Da kenne ich die Band nicht gut genug. Klatsch aus Germantown, Maryland, USA, laufen wahlweise unter den Genre Hard Rock, Alternative Metal oder Stoner Rock. Wer sich über die letzten beiden Genres informieren möchte, der kann das gerne im World Wide Web tun und nachschauen. Aber mein Interesse an diesen Quatschbezeichnungen ist äußerst gering. X-Ray Visions wurde im Jahr 2015 aufgenommen. Alles andere ist zweit- oder drittrangig für mich. We'll be right back.

Noch ein Nachtrag zum inflationären Gebrauch von Subgenres. Einteilung in Genres machen natürlich unter Umständen Sinn, auch für die Hörer. Gegenteil dieser Aufspaltung in Sub- und Subgenres waren die Mitte 40er bis früh 60er, als in den USA nahezu alles, was Afroamerikaner aufnahmen, als Rhythm and Blues bezeichnet wurde, von John Lee Hooker über Nat King Cole, von Laverne Baker bis Memphis Minnie. Aber dieses immer weitere Unterteilen nahezu in jedem Genre ist zum großen Teil PR- und Marketingstrategie. Zwar verständlich, man will dem Hörer, der nach sogenannter Aktualität lächzt, ständig das Neueste anbieten, sogar wenn es nur der alte Wein im neuen Schlauch ist, Ich bin zwar kein Weintrinker, aber alter Wein ist ja angeblich zum Teil sogar besser schmeckend, wenn er nicht gerade gekippt ist. Und dann ist er vielleicht immer noch ein hervorragender Essig. So viel zur Genre- und Weinkunde meinerseits. Nach Klatsch aus Maryland, USA, die laut der deutschen Wikipedia mit Hardcore begannen, dann Stoner Rock spielten und 2013 schließlich beim Bluesrock landeten, das klingt ja beinahe wie eine Rückentwicklung, für diese Analyse kann aber die Band nichts, gab es mit Eric Dolphy und Olivia Nelson einen akustischen Kontrast auf Ralph's New Blues, einer Komposition des Modern Jazz Quartett Vibraphonisten Milt Jackson, spielten die beiden Altsaxophonisten mal wieder einmal nicht dieses Instrument, sondern Eric Dolphy Bassklarinette und Olivia Nelson Tenorsaxophon und Klarinette. Vom Jazz der 60er Jahre geht es zur Popmusik der 60er Jahre nach Großbritannien. Zweimal Keep on Running, erst das Original von Jackie King Edwards, dem Autor dieses Liedes, danach das Cover der Spencer Davis Group. Keep on running. Oh, ein Beispiel, wie eine Coverversion aus gutem Liedmaterial einen Klassiker geschaffen hatte. Etwas, was dem Original noch nicht gelang. Von den 60er Jahren und Großbritannien geht es in die USA, als junge schwarze Rhythm and Blues Musiker plötzlich Erfolg auch beim weißen Publikum verbuchen konnten und anfingen, die Grenzen zwischen Rhythm and Blues und Rock'n'Roll zu verwischen. Jetzt kommen 5 Titel hintereinander gespielt, 3 Balladen, ein Instrumental und eine Tanznummer. Die Infos folgen auf die Musik. Forever, I'll love just you. Just promise me, darling, your love in return. Make this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear. Keep love and to hold, making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you the rest of my days. I'll never part from you and your loving. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you the rest of my days. I'll never part from you and your loving. Good night, my love, pleasant dreams, and sleep tight, my love. May tomorrow be sunny and bright, and bring you closer to me. There's just one thing I'd like to know. Is your love still warm for me? Or has it grown cold? If you should awake in the still of night, please have no fears, for I'll be there. You know I can. Please give your love to me, dear, only. Good night, my love. Pleasant dreams. Sleep tight, my love. May tomorrow be sunny and bright, and bring you closer to me. awake in the still of night. Please have no fears, for I'll be there. You know I care. Please give your love to me, dear, on me. Good night, my love. Pleasant dreams and sleep tight, my love. May tomorrow be sunny and bright and bring you closer to me. Good night. Can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Still around. Too real is this feeling of make believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. Like a crown, pretending that you're still. We'll be right back. Johnny Ace, Pledging My Love 1955, aufgenommen 1954, postum veröffentlicht. Der Sänger aus Memphis hatte sich auf einer Weihnachtsparty beim russischen Roulette verschätzt und erschossen. Johnny Ace kam aus dem Umfeld von Bobby Blue Bland und B.B. King, mit denen er Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre in einer Band namens Beale Street Blue Boys spielte. Lied 2, Jesse Belvin, Goodnight My Love, 1956. Auch er hatte ein prominentes Umfeld, bestehend aus Sam Cooke, Richard Berry, bekannt als Autor des Rock'n'Roll-Klassikers Louie Louie, dem Soul-Sänger Eugene Church und Johnny Guitar Watson. 1960 kam Jesse Belvin bei einem mysteriösen Autounfall ums Leben, nachdem er als Headliner bei einem ersten Konzert vor Schwarzen und Weißen in Arkansas spielte, ein Auftritt, der wegen rassistischer Übergriffe mehrmals unterbrochen werden musste. Lied 3, The Platters, mit The Great Pretender von 1955, ihrer zweiten Single und ihrem zweiten Single-Hit, der sogar noch die Debütsingle von Mercury, Only You, übertraf. Am Saxophon Plus Johnson. Lied 4, Plus Johnson als Solo-Interpret, Downstairs von 1958. Wer schon mal die Titelmelodie vom Rosa-Roten Panther gehört hat, der hatte schon, ohne es zu wissen, akustische Bekanntschaft mit dem Saxophonisten Plus Johnson gemacht. Gleiches gilt für den Film und die TV-Serie The Odd Couple, die in Deutschland unter dem Namen Ein seltsames Paar bzw. die Serie unter Männerwirtschaft lief. Zu guter Letzt Jimmy McCracklin mit The Walk von 1958. Den Titel hatte ich ja zu Beginn der Sendung schon angekündigt. Gleich gibt es schon wieder Rhythm and Blues, aber der etwas anderen Art vom 1967er Album The Mothers of Invention, Big Leg Emma von Frank Zappa. There's a big dilemma about my big Es ist mal wieder Zeit für einen jazzigen Blues. Am Piano Giacinto Figlia in Palermo, Sizilien, 1924 geboren, aber schon seit seinem ersten Lebensjahr in den USA aufgewachsen. In Jazzkreisen unter dem Namen George Wallington als Pianist bekannt, mit Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Serge Chaloff, Gary Mulligan und anderen war er auf der Bühne oder im Studio. Er nahm mehrere Alben unter eigenem Namen auf, gab aber 1960 das Jazzpiano professionell auf, um sich im Familienunternehmen Klimaanlagen zu widmen. Ich nehme an, das war wesentlich lukrativer als die Jazzmusikerexistenz. Von 1957 mit Donald Byrd an der Trompete und Phil Woods am Altsaxophon ertönt nun »This Morning«. Thank you. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß mit Eric Johnson an der Gitarre und Cliffs of Dover von 1990.